Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Halladat oder das Rote Buch. Das Rote Buch, erster Teil. 1. Der Beruf. Der Seher Gottes ist ein Menschenfreund. Er sähe gern, dass alles um ihn her ihm lächelte. Wie dieses Kind, das ab von seiner Mutter Brust sich wendet und nach einer schönen Rose sieht. Allein nicht immer lächelt alles um ihn her, und weniges in dieser Unschuld. Denn er sieht die Himmel seines Gottes nur, wenn sein Beruf vollendet ist. Er sieht die Menschen, seine Brüder, eifriger als gute Geister eines Himmels, der erst dann für seine Spähungen sich wölbt, wenn sein Beruf vollendet ist und sieht. Ach, leider oft in seinem Eifer dann die Menschen böser, böser als er sie einst glaubte, da er noch an seiner Hand zu Quellen seines Gottes einen Freund auf Blumenwegen führte, da zu sehen den guten Gott. Die Quellen sprangen hoch, wie die gezwungenen Wasser springen, rein wie fließender Kristall. Ein jäher Fels hing über uns und gab uns Schatten. »Gott, wie gut bist du!« rief ich, und meinen Freund hört ich das Echo sein. »Wie gut ist Gott!« ertönten Wald und Wald, und Freund und Freund umarmten sich und sangen unterm Fels den guten Gott. »Da, Menschen, werdet ihr nicht böse!« 10 und 7 Jahre blieb der Freund ein Freund. In diesen Jahren floss in allen Bächen Silber. Alles lachte dem, dem seine lieben Menschen alle noch nicht böse waren. Aber finstere Nacht umzog den Fröhlichen. Sein Freund war stolz. Er ging allein. An seines Freundes Hand ging er nicht mehr auf Blumenwegen gern, zu Quellen seines Gottes, da zu sehen den guten Gott. Er ging allein und trat auf eine Leiter 20 Stufen hoch und stand und wollte nicht umarmen, war ein Feind des Fröhlichen. Ihr Menschen, Nacht umzog den Fröhlichen. Der Fröhliche sah auf zu seinem Himmel, suchte Licht und fand es alles finster um sich her. Er ging auf seiner schönsten Blumenflur und fand es alles finster um sich her. Es war, als wenn die ganze Schöpfung ihm entfärbet sei. Er sah Rosen schwarz und Menschen schwarz und war ein Menschenfeind. Und säß in seiner Felsenhöhle noch, wenn nicht sein Gott gerufen hätte, hin zu meinen Menschen. Hin zu ihnen ging der Menschenfeind, und Gott begnadigte den Menschenfeind. Er ging in seinen Wald und sah ihn grün, an seinen Wiesenbach und sah ihn hell, auf seine Blumenflur und fand es alles heiter um sich her. Es steht nun wieder mitten unter euch, ihr Menschen, tief in seinem Gott vergnügt, und wieder nun der Fröhliche, dem ihr in jenen 10 und 7 Jahren, ach, nicht böse wart. Er fühlt in seiner Brust, er solle Laster hassen, Menschen nicht. Und gehet er geraden Wegs, wohin er gehen muß, und trifft auf seinen Feind und sieht ihn noch in seinem Stolz. O, dann tritt er beiseit und seufzt. Der arme Mann, er ist gefallen. Gott, sein Gott woll ihn nicht liegen lassen. Geht dem armen Mann weit aus den Augen, dass er still und laut nicht etwa seines Stolzes lache. Spricht: Der Seher Gottes ist ein Menschenfreund. Zweitens, Gott, der Einzige, der allem alles ist, ist unser Gott. Geschöpfe betet an, er schuf, was ist. Geschöpfe betet an. Den Nicht-Erschaffenen, den Einzigen, der allem alles ist, den Einzigen, den Ersten, den Geschöpfe betet an. Du, seine große, weite, schöne Welt, mit allen deinen Feuerkugeln, du warst nicht, du wurdest und du warst, du schöne Welt, du warst und bist in deiner Pracht. Geschöpfe betet an. 10.000 seiner Sonnen traten hin und gehen ewig ihren großen Gang. 10.000 seiner Erden traten hin und gehen ewig ihren großen Gang. 10.000 Myriaden Geister stehen um seinen Thron. Um seinen Thron? Hinweg mit seinem Thron. Er sitzt, er stehet nicht. Er ist kein König, kein Kalif. Er ist das Wesen aller Wesen. Er ist Gott, ist unser Gott. Geschöpfe betet an. Wer ist, den er zu seiner Werkstatt rief, dahin zu treten und zu sehen, wie er es macht, wie er den Ozean in so geschmeidigem Gehorsam hält, dass seines Wassers nicht ein Tropfe fort aus seiner Tiefe will, wie er den Mond an einen dünnen Faden bindet und in blauer Luft ihn schweben lässt, wie er in Zeit von Rosses und Reuters, hui, 10.000 Millionen Sonnenfernen misst und keines Apfels, keines Staubes fehlt. Wer ist wie er? Auf seiner Erde wohnt in irgendeiner öden Felsenkluft kein ihm ergebener, erhabener Geist, und keiner blickt von seinem Wolkenzug und seinem Morgenrot, der mir es sagt, wie er es macht. Kein Seher Gottes ist, kein Heiliger, kein Frommer, der es weiß, wie er es macht. Geschöpfe, betet an. Von dir, du kleiner Ball, auf welchem wir 10.000 Billionen Ballen dort nur funkeln sehen, zu dir, du Sonnenball. Und Sonnenball, von dir zum Anderzull, der Millionenmal so groß wie du, dem armen Erdenwurm ein Punktum ist. Von dir, du kleiner Milio, bis zu dir, du stolzer Ara, der den Banada auf seinem Flug für einen Kiesel sieht. Von dir, du kleine Lispa, deren Blut die Hüllen stolzer Menschen färben muß, zu dir, du kluger Bilbot, welcher sich die Wangen färbt, um schön zu sein, und dann so weiter fort zu einem Geist, der Gott, das Wesen aller Wesen, denken will. Ha, welche Stufen hier! Und dort, in allen Millionen, dort, in allem Toden, allem Lebenden und allem Leichten, allem Schweren, Gott, der Einzige, der allem alles ist, ist unser Gott. Geschöpfe, betet an. 3. Der kindische Gedanke. Auf jenem Felsen, dessen Spitze dort die Wolken spaltet, Banadar ist er genennet, saß ich, weit umher in Gottes Welt mich umzuschauen, und sah, verschwunden unter mir, das Kriegsheer des Misalut, der meiner Lebenszeit ein Wunder ist, und sah verschwunden ihn und seine Sklaven, sah verschwunden seine 1000 Türme. Gott, wie klein ist alles unter dir, dachte ich. Allein es war ein kindischer Gedanke. Gott sieht nicht mit Augen, hört mit Ohren nicht, hat keine Sinnen, Gott ist Gott. Wer ihn mit Menschengeist ergründen will, der ist ein Törichter, der einen Ozean in seine hohlen Hände fassen will. Er ist erhaben, ist vollkommen, ist, was seine herrlichsten Geschöpfe sind, und wieder Anderzul von Banada. Wir wollen unserer Menschenseele nur den Maßstab geben, dass sie messen kann. So weit darüber ist er dort und oben und unten, überall, das Wesen aller Wesen, das zu hoch für meinen und für deinen Sinn. O Mensch, nichts will ich von dir als Demut. Hast du die? Dann erst kannst du mit deinen Augen sehen, mit deinen Ohren hören und in Gott andächtig sein. Und wenn du dann auf jenem Felsen sitzest und herab auf einen König oder einen Schach und ihn verschwinden siehest, dann, oh dann wird das Wesen aller Wesen sich dir offenbaren, wird in deinen Geist ein Feuer senden, einen Blitz, und laut wird dein Gesang erschallen. Gott ist Gott. 4. Die Stimme. In jener fünften, schönen, hellen Nacht des neunten Lenzen meiner bösen Zeit und meiner festen Anschauung stand ich auf jenem klebewachsenen Anger, den der hohe Buchenwald Anatabis umschattet. Forschend in Gedanken tief und betete: Du Wesen über mir, in diesem Monde, der sein Silberlicht so sanft zur Erde niedersenkt, und dort in allen Buchen, hier in allem Klee, du Wesen überall, in Dunkelheit und Helle, großes Wesen, alles ist, und du bist alles. Da leuchtete von weitem Glanz, wie wenn ein roter Blitz aus einer schwarzen Donnerwolke führ und plötzlich stille stehend würde. So war dieser Glanz, und eine Stimme rief: Und Welt ist Welt, und Gott ist Gott. Und wie das helle Licht des Mondes, still war es auf Anger und in Buchenwald. Und Welt ist Welt, und Gott ist Gott, rief es zum zweiten und zum dritten Mal. O du, der du den armen Grübelnden zurechtgewiesen hast, Geist Gottes oder Gott, dein Lob sing ich. Es ist des Jammers viel um einen armen Grübelnden. Er geht mit seiner Qual in seinen Hain, er geht auf seine Trift mit seiner Qual und sieht dort seine Herden ruhig weiden und beneidet sie. Geist Gottes oder Gott, dein Lob sing ich. Er ist ein Helfer, der den Grübler unterrichtet. Gott ist Gott, und Welt ist Welt, und alle Welt ist sein, und alle Welt erschallet. Gott ist Gott. 5. Die Seele. Aus meiner Seele den Gedanken, der in einer dunklen Tiefe drinnen liegt, herauszuwinden. Wer, ihr Menschen, leiht mir eine Winde? Menschen, was es ist, das in mir denkt, ist der Gedanke. Tief liegt er in dem, was ist, in dem, was mein und meines Wesens ist, in diesem Was liegt er zu tief. mein volles Herze pocht, mein Alles strebt empor, hat eine Kraft, mein Alles ist mein Leib, ist meine Seele. Ist dieses was, das meine Glieder lenkt? Was aber, was ist Seele, was ist Leib? Kann ich's ergrübeln? So will ich mich auf ein Gebirge betten, will in Wald von euch, ihr meine lieben Menschen, und von Weib und Kind entfernen will ich mich und grübeln. Alle Weisen konnten's nicht. Was denn? Nicht wissen wollen, was es ist, das in mir denkt. Und denken, Gott ist Gott. Mein Alles ist von ihm, in ihm leb ich. Durch seine Macht ward seine Sonne, ward sein Sonnenstaub. Wenn Sonn und Sonnenstaub nicht denkt, dann dünkt ich mich was Besseres als Sonn und Sonnenstaub. Ich denk an Gott. Und unbekümmert, Menschen, was es ist, das in mir denkt, denk ich an Gott. Und Gott begnadigt mich. Und abgesandt von ihm an euch, euch, seine Menschen, soll ich euch verkündigen, dass euer Geist und euer Leib und beides ungetrennt ein eigenes, gottgeliebtes Etwas ist, in seiner besseren Welt zu besseren Taten weiser werden, und wenn's immer weiser gern geworden ist, in seiner besten ewig dauern soll. Sechstens, das Gesicht. Wenn meine Seele sich in Gott vertieft, dann ist der Leib, der sie umgibt, hinweg. Dann ist sie frei, dann, o, ihr Menschen, dann sieht sie mit Geistesaugen ihren Gott. Den großen, guten, herrlichen sieht sie, der sie mit dieser Kraft zu denken, der mit diesem Dasein sie begabte, den, ihr Menschen, seht die Seele, die vertieft in ihrem Gott, von allem Irdischen entfesselt ist. Ha, welche Wollust, ihn, den großen, guten, herrlichen zu sehen, den Unsichtbaren, den zu sehen, wie er von Geistesaugen nur gesehen wird. Euch sagen das Gesicht, ihr Menschen, das verträgt die Sprache, die mit Zungen euch gesprochen wird, bei weitem nicht, es ist kein Wort zu finden. Menschen, keines ist zu machen, das euch sagt, wie er von Geistesaugen nur gesehen wird. Wenn aber ihr in eure Seelen tief mit euren schärfsten Forschelblicken seht und seht, dass alles rein darinnen ist und alles hell, wenn euch die Wahrheit selbst, die Gott in allen Seelen sprechen lässt, das Zeugnis gibt, dass keine Heuchelei und keine Feindschaft keines einzigen Geschöpfes eures Gottes Hass darin mit euren schärfsten Forscheblicken nicht zu finden ist, dann, Menschen, fühlet ihr in euren Seelen ein Verlangen, Gott zu sehen, ein brennendes. Auf dies Verlangen gebt ihr Menschen Acht, und wenn in eurem Hain, an eurem Bach, auf euren Fluren ihr ein Zulieb habt, wo selbst ihr dann und wann mit euch allein euch still besprechen könnt, dann gehet 7 ganze Jahre durch in dieses Zulieb täglich und besprecht, bis alles völlig ausgesprochen ist, mit allen euren Seelenkräften euch, und eure Seelenkräfte werden dann euch raten, ob und wann ihr euch in die Vertiefung eures Gottes wagen sollt. Denn schwache Seelen zittern, beben, gehen zu Irdischem zurück. Und wenn ihr dann in die Vertiefung eures Gottes euch mit spiegelhellem, reinem Willen wagt, dann, o, ihr Menschen, dann ist euer Gott der immer Gnädige. Dann sehet ihr den großen, guten, herrlichen, wie er von Geistesaugen nur gesehen wird. 7. Die Sonne. Hast du die Morgendämmerung gesehen? Hast du das sanfte Rot betrachtet, das die Wiederkunft der großen Sonne dir verkündigt? War es in deinem Herzen still, in deiner Seele heiter? Da du sie, die große Sonne, sahst, was dachtest du? O, welche Wunder meines Gottes dort in dieser einen Sonne! Herz, bet an! Du, meine ganze Seele, voll von ihm, sing ihm ein Lied. In jedem Sonnenstrahl, und jeder Staub empfängt den seinigen, in jedem glänzt und leuchtet seine Macht und seine Gnade. Singet, Menschen, ihn, den mächtigen und guten Gott, wenn ihr in ihrem herrlich schönen Aufgang sie betrachtet, dann, ihr Menschen, singet ihn, den mächtigen und guten Gott. Er hat mit dieser Schönheit sie geschmückt. Er lässt die sanfte Rot, das euch gefällt, so sanft aus ihren Strahlen quillen, dass es euch gefallen muss. Ihr Menschen, singet ihn, den mächtigen und guten Gott. Er stellt dies helle Taugewölk vor ihren Glanz, dass euer Auge nicht geblendet sie aufsteigen seh in ihrem Pomp. Sie geht vor euren Augen ihren stolzen Gang, und alles Finstere wird Licht. Sie steigt im Unermesslichen empor und tut den Willen ihres Gottes. Leben fließt mit ihrem Licht in alles um sie her. In alles strömt die gotterschaffene Wohltaten ihres Gottes. Sehet auf, sie stehet da, hat eines Menschenhand sie hingestellt. Hat eines Königs Macht, die ebne Bahn, aus welcher sie nicht weicht, ihr angewiesen. Fraget sie, sie geht vor euren Augen ihren stolzen Gang und predigt ihren Schöpfer schweigend, tut den Willen ihres Gottes Tag für Tag und Jahr für Jahr. Ihr Menschen, singet ihn, den mächtigen und guten Gott. Sie geht vor euren Augen ihren stolzen Gang, und wenn es scheint, sie gehe niedriger vor euren Augen ihren stolzen Gang, dann deckt ein Purpurmantel ihr Gesicht. Denn ist ein Strahlenmeer um sie, dann sinkt sie nieder, aber ruhet nicht. Sie geht vor euren Augen ihren stolzen Gang, und um den eurigen ist Finsternis. Und dann ruhet ihr, ihr Menschen, singet ihn, den mächtigen und großen, guten Gott. 8. Der Wurm. Gott sieht, der allgemeine Vater sieht von seinem unsichtbaren Himmel, wo der Mittelpunkt von allen Wesen ist, in alle seine Körper und zugleich in alle seine Geister, sieht das Mark des Größten und des Kleinsten, sieht und sieht in allem alles. Wenn du es, o Mensch, begreifen willst, dann geh und miss nach deinem kleinen Erdenwesen nicht, das Wesen Gottes, du Geschöpfe, miss nach deinem Auge nicht das Sehen des, der aller Augen Schöpfer ist. Er sieht mit keinem Saft und keinem Glas. Sein Blick ist einer. Dieses wisse. Willst du mehr von seinem einen Blicke wissen? Ganz hindurch, durch deine Seele dringet er. Und alle deines Herzens Winkel sind ihm aufgedeckt. In einem hegst du Stolz und hast in deinem Auge Demut. Ha, welch eine ungeheure Narrheit! Gott, betriegen wollen. Armer, trieg ihn nicht. Er lässt von dir sich nicht betriegen. Ihm ist keine Finsternis, du täuschest ihn mit allen deinen tausend Krümmen nicht. In deinem Blick ist Anbetung, ist Gott. In deinem Herzen Brudermord. O du, du armer Blöder, deines Gottes Blick sieht deine Miene sich verzerren, sieht den Brudermord begehen. Wie so schwach ist deine Seele, welche nicht erkennt, dass Gott in allem alles sieht. Du hast in deinem Erdeleben nie gedacht, was Gott ist. Kannst du denken? Denk es noch. Und deines niedern Stolzes wirst du dann und deiner jämmerlichen Heuchelei und deiner ungeheuren Narrheit auch dich schämen. Wirst den Bruder lieben, wirst vor deinem Gott bereuen, dass du, ein Wurm, im Geisterreiche seiner Schöpfung dich ein Etwas dünktest, welches du nicht warst. Dass aber du, wenn deine Seele sich zu Gott erhebt und Wahrheit liebt, der einst in seinem zehnten Himmel werden kannst. 9. An Adazul. Auf diesen heiligen Gebürgen, Adazul, auf welchem alle Weisere des Volks anbeten, diesen ersten Weisen, der die Himmel alle prächtig über uns gewölbet hat, in diesem stillen Hain, in welchem, abgezogen von der Macht des Irdischen, gesammelt unser Geist das Himmlische betrachten kann. In dem bin ich mit dir am liebsten, meinen Geist zu sättigen. Du kommst, und meine Seele spannt die Segel ihrer besten Freuden dir entgegen. Komm, o komm, mein Adazul, mich dürstet. Bester, Seelendurst ist brennender, verzehrender als der des armen Erdenklumpen, der um uns geworfen ist von unserem Gott. O komm und lösche meinen sonnenheißen Durst nach deiner Weisheit. Komm, ich lechze, denn ich habe Tage schon hinaus nach dir mich umgesehen, geseufzet Tage schon nach deiner Stimme süßen Tönen und nach deinem tiefern Haladat, von dem der alle Himmel prächtig über uns gewölbet hat. Gewaschen hab ich mich in dem geweihten Quell Abasarit am Tal der guten Menschen schon und bin hinaufgeflogen in dem Feuer, das die Seele läutert. Ungerechtes ist nicht mehr darin, beflecktes nichts und nichts, das reiner Geister zärtliches Gefühl erschüttern kann. Der sinnlichen Gewalt hat abgenommen 30 Tage, Tag für Tag. Hat seine grobe, schädliche Gewalt nicht mehr. O komm und lass zu deinem Heiligsten mich ein, tu auf das fest Verschlossene, das der Blindere nicht sehen darf, weil, wenn er's sähe, Licht ihm leuchtete noch viel zu hell für ihn, für sein noch nicht versöhntes, stolzes Herz, für sein noch schlafendes Gewissen, für die Augen seines Geistes. Tu es auf und lass mit einem Geistesblicke heut, mit einem halben Geistesblicke nur, in dieser Hinwerfung, Geliebter, mich nur eine Tiefe deines Gottes sehen. 10. Der Zweifler. Du Trauriger am Felsabsturz dort, du zweifelst, ob ein Gott vom Himmel sieht. O sieh hinauf, sieh seinen Wolkenzug und seinen milden Regen, seinen Blitz und höre seinen Donner, wenn sein Sturm, gehorsam seinem Willen, allen Duft und alle seine Wolken über dir hinweggetrieben hat. dann sieh hinauf zu seinem hellen Himmel, und wenn dann dein Herz nicht fröhlich ist, wenn dir's nicht sagt, von diesem Himmel sieht ein Gott herab, ein Guter, der uns alle liebt, ein Gott, der diese seine Wolken regnen ließ. Dann, armer Blinder, steige, steige nur auf jene Spitze dieses Felsens, wo sein Adler nistet, und, o du, dem nicht ein guter Gott von seinem Himmel sieht, du, der du zweifelst, armer blinder Mann und armes blindes Weib und armer Sohn und arme Tochter, stürze, stürze dich von dieses Felsenspitze nur herab und werde wieder, was du warest, Staub. Und warte, Staub, ob etwa noch einmal der Gott, der dort von seinem Himmel sieht, auf eine seiner Geisterstufen dich erheben will. Denn besser, besser ist ein träger, toter, seelenloser Staub hier sein in seiner schönen Welt als Geist und zweifeln, ob ein Gott vom Himmel sieht. 11. Amatabas. In welche Gegenden der Schöpfung ist, von ihres großen Schöpfers Größe voll, in dieser hellgestirnten, schönen Nacht, mein Geist verschlagen? Ungeheuer stehen in fürchterlichen Tiergestalten da, mit offenen Rachen. Löwenrachen sind wie Lämmermäuler gegen diese. Gott, in welche Gegend deiner Welt? Ist nicht auf deinem Erdenklumpen alles böse? Herrscht Amatabas in deiner ganzen Welt? In deinem Andazul, in deinem Zott, in deinem Dilabi? Der unserem Blick von einem Hirsekorn die Kohle scheint? In deinen Millionen Feuerkugeln, die wie eines Sämanns hingeworfene Saat gesät sind um dich herum, um dich. Allmächtiger, wenn einen Ort du hast, du Großer, der im Unermesslichen sein Wesen hat und unveränderlich erhaben über Raum und Zeit, Gott ist. Wenn er herrscht in deiner ganzen Welt, dann bist du nicht der Gott der Götter, nicht der Allesmächtige, der eines Worts, wir reden menschlich, eines Winks bedarf, so wären tausend seiner Sonnen nichts, so wär in allem Raum, in aller Zeit, von nun an bis in Ewigkeit nur er. Dann bist du nicht der Einzige, der uns erschaffen hat, nicht der Vollkommenste, der keines Schöpfers nötig hatte, nicht der Herrscher über alles. Aber Gott, du bist der Gott der Götter. Gott, du bist der Allesmächtige, der eines Winks, der seines Gottes Willens nur bedarf. So wär Amatabas hinaus, hinaus aus seiner Welt. Und doch, er herrscht in deiner ganzen Welt, Amatabas, der Gott des Bösen. Rama Tulides, der Tröster der Betrübten, kam und ging um mich Vertieften ungehört herum und hörte meinen Hader, meinen Krieg mit meinem Gott und legte leise sich zu mir an meinen Rasensitz und sprach, »Du grübelst wieder, Arme, dieser dein in deinem Grübeln sogenannter Gott des Bösen, dieses Ungeheuer, das mit offenem, fürchterlichen Rachen oft auf deiner Flur, in deinem Palmenhain, in deinem Herzen dich erschreckt, ist dir ein schwacher Gott. Er ist so gut wie du von dem Erschaffenen erschaffen, ist so gut wie du, ein Unterworfener ist der erste Sklave deines Gottes, ist, weil alles ist, sieh, armer, sieh hinauf, Unzählige der Sonnen über dir beleuchten deines Gottes Werke, stehen in ewigem Gehorsam unter ihm. Wie, wenn aus allen diesen Erden und aus allen diesen Feuerkugeln Gott, was möglich war, in Geist- und Körperwelt erschaffen wollte, wenn er wollte, dass in allem seinem Raum und seiner Zeit, was möglich war, in Geist- und Körperwelt entstehen sollte, musste dann nicht auch Amata was? Und kein Geschöpfe darf den Schöpfer fragen, was er will, er ist dem Fragenden ein guter Gott. Und ich, bedenkend meines Trösters Weisheit, lag mit angeschmiegtem blassen Angesicht an seiner Brust und horchte gottgetreu des gottergebenen weisen Herzensschlag und sah im Finstern und im Hellen nun kein Ungeheuer, sah den guten Gott und sang mit meinem Rama Tulides, den Tröster der Betrübten, Herz vereint und unter seiner großen Sternenburg dem Guten einen hohen Lobgesang. 12. Der Käfer. Du raubst dem Löwen seine Jungen, legst dem Bär, dem Brummer, einen Ring um seine Nase, baust gemächlich dir ein Haus auf deinem Elefanten, Mensch. Du bist ein höheres Geschöpf, ein viel geliebteres dem hohen Schöpfer. Sieh, von allem dem Lebendgen da hier um dich herum und über dir und dort im großen Tab, in welchem Barafit 10.000 gute Mannes Spannen lag und 1.000 breit ein mächtiger Tyrann den großen und den kleinen Fischen ist, was wärest du wohl lieber als ein Mensch? Vielleicht ein Hirsch, weil er so rasch dahergeflogen wie ein Vogel kommt. Hast du denn wohl auch schon im Laufen dich geübt? Ein Ross vielleicht, gestaltet ei wie schön, wenn es im Wasser sich besieht, es hat von 100 Adlerfittichen die Kraft in seinem Huf. Ein armer Toter liegt, wohin es schlägt. Du aber, Stärker, hast auf seinem Rücken deinen Sitz. Du machst mit einer kleinen Rute zittern, lenkst mit einem Riemen seinen Gang, o Mensch, auf dieser Leiter deines Schöpfers, die auf totem Felsen steht, und bis zu ihm durch aller Himmel Himmel reicht, bist du ein höheres Geschöpf, an welchem er, wenn eines Menschen Seele Empfindung Gott, der alles denkt, was war und ist und sein wird, alles denket, haben kann, ein Wohlgefallen hat. In allem Raum, der Himmel und der Erden und des Staubs an deinem Szepter oder deinem Stab, sieht göttlich Gott, was schön und gut gestimmt, zu seinem allgemeinen Zweck, nur Stoff von seiner Weisheit, als er Schaffer war, gelassen ward. In allem diesem, das zu besserem Sein auf einen höheren Stand hervorgerufen ward, sollt er nicht sehen, was seiner Schaffung Besseres, was sein Bestes ist? Ha! Deine Würde, Mensch, in deiner Seele recht erwogen ist die erste Pflicht. Die andere, deinen Rang vor deinem Gott behaupten und nicht tief hinuntersinken zu dem Barafit und nicht zum Löwen, nicht zum Bär, auch nicht zu diesem kleinen Käfer, welcher seines Seins in diesem schlechten, weggeworfenen Schlamm sich freut und sein Gewühl darin vielleicht für einen Himmel auf der Erde hält. 13. Das Recht des Starken. Dem Stärken, sagt man, habe Gott ein Recht, des Schwächern Herrn zu sein, gegeben. Wo? Wo gab Gott dem Stärkern? Und wo ist der Stärkere? Löwe, Tiger, Wolf und Bär stehen fertig, sich mit ihm zu messen, wenn er Lust mit ihnen sich zu messen hat. Ein schöner Krieg, und wenn nach langem Streit ganz abgemattet, überwunden da der Löwe liegt und Tiger, Wolf und Bär das missliche Gefecht nicht wagen will, ein schöner Sieg. Verwundernd sehen wir den Löwenbändiger, der seine Kraft nicht ganz erschöpfte, nicht in seinem Blut ein leicht besiegter Schwacher vor uns lag und endlich einen Stärkern über sich erkennen wollte, wenn er Leben nur erhalten könnte. Neigend sehen wir ihn und wollen, wenn er drauf besteht, auch wohl mit Lorbeeren seine Scheitel kränzen und auf einem Elefanten oder auch auf einem schön bemähnten Hengste, der mit Stolz daherzugehen gelehret ward, zur Schau zu führen, aber ihn den Stärkern über uns erkennen. Ihm die Knie beugen, seine Knechte sein, das glaub ich, möchte von uns allen ja wohl keiner wollen, keiner, glaub ich, nicht. Und hält er noch so wenig Knochenmark, denn Geist ist mächtiger als Leib. Ein Pfeil auf einem Bogen gut gelegt und gut hinweggeschnellt bezwingt den Rub, der seine krummgewachsenen Hörner wohl zu brauchen weiß, nicht aber seinen Kopf mit Weisheit ausgerüstet fühlt und nicht dem Späher, nicht dem tief versteckten und dem starken Seil in einer Grube nicht entrinnen kann. Dem Weisesten gab Gott das Recht zu herrschen und mit diesem Recht die Schuldigkeit mit stiller Weisheit stets, das Nötige des allgemeinen Wohls und des Besondern zu beherzigen und jeden Teil des Ganzen an den Zweck des Welterschaffers hinzuführen, hin zur Seligkeit und Freude. Gott regiert mit stiller Weisheit seine ganze Welt. 14. An Iderlup, den Bildhauer. Von deinem Gott ein Bildnis wolltest du dir machen, Armer. Hast in deiner Hand die Hacke noch? Und wenn in deiner Hand ein Meißel wäre, welcher Marmor leicht auf deines großen Geistes raschen Wink in eine wunderherrliche Gestalt verwandeln könnte, dennoch rat ich dir, den Meißel wegzuwerfen. Denn von Gott ein Bildnis machen wollen, ist Beweis von Geistesschwäche. Dauernde Gestalt, gib seinen höheren Geistern, gib auch dem, der unter Menschen edle Taten tat, dem Gott gedankten Fürsten, der die Lust des menschlichen Geschlechts und seines Volks, dem Patrioten, der der Steuermann des Vaterlands und seines Fürsten war, dem Weisen, der bei später Lampe Licht in finstre Seelen seiner Brüder trug, dem stillen Frommen, dessen Frömmigkeit erst dann gesehen von scharfen Augen ward, als er hinaufgetragen, lange schon in seines Gottes bessern Geisterwelt, den Lohn für seine Tugenden empfing, dem guten Weibe, dessen Güte spät den Enkeltöchtern noch Exempel ist. Nur deinem Gott gib keine. Deinen Gott kannst du nicht schnitzen und nicht konterfeien. Er ist der Unsichtbare, dir zu groß. Und gäbst du ihm erhabne Gestalt, aus welcher Allmacht und Gerechtigkeit, Erbarmung, Gnade, Liebe, Langmut und die höchste Weisheit unser aller Herz zur Anbetung aufforderten, an der die großen Künstler alle deine Kunst und deines Geistes großes Ideal bewundern müssten, dennoch hättest du den Unsichtbaren schlecht gebildet und nichts mehr als nur ein kleines Götzenbild in deinem Tempel hingestellt. Zum Spott. Zum Spott? Oh nein, zum Mitleid, Ärgernis und zur Verengung der beklemmten Brust des Weisen, der in seiner Seele tief den großen Gott der Götter und des Wurms, der Sonnen und der Erden nur sich denkt und hingeworfen auf dem Staub, aus dem sein großer Schöpfer, wenn er will, den Geist des Menschen winket oder Himmel wölbt, anbetet und in seiner Anbetung den nahen Gott empfindet oder ihn in seinem West, in seinem Meeressturm, in seinem Donner und auf Fittichen des Blitzes gegenwärtig hört und sieht. 15. Die Aussicht. Die Felsenspitze Belladilla reicht bis an die Wolken. Einst stand ich darauf und sah ins Tal Eterimol hinab und sah die Menschen unter mir so klein wie Käfer kriechen. Gott, o Gott, dachte ich, und diese Käfer wären's, welchen du den Himmel und die Erde schufst, und sah den blauen Himmel über mir gewölbt. Ha, welch ein Zelt für einen Käfer! Gott, für einen Menschen! Noch einmal sah ich den blauen Himmel und aus meiner Brust verschwand der kleine Stolz, ein Mensch zu sein und nicht ein Käfer. Gott, in deiner Welt ist alles groß, ist alles herrlich. Gott, von diesem Hügel deiner Welt seh ich mit diesen meinen Menschenaugen nur die Oberfläche deiner Dinge, nicht ihr ganzes Wesen. Welch ein Raum von mir bis da, wohin mein Auge seinen Blick zu Sternen trägt. Und dieser nicht erfüllt mit denkendem Erschaffenen? Meinen Gott, den alles Mächtigen zu preisen, nicht voll Geist und Leben? Leerer, toter Stoff ist Belladilla, Meridam, Gelut, sind Klüfte, Ströme, Seen, Höhlungen des Innersten der ganzen Erde nicht. Vielleicht, dass wir auf ihrer Borke nur in kleinen Hütten wohnen, dass hinein in ihre Mitte sehen können uns ein Aufschub wäre mancher Schwierigkeit, die unsere Weisen denken oder auch nur träumen. Alles aber, alles dies aus unserer tiefen Finsternis vor uns herauszuforschen, hangen wir zu fest an totem Stoff. Wenn unser Geist erst los von seinem Banden ist, dann werden wir von unserem Belladilla weiterhin und tiefer sehen. Schuppen fallen dann von unseren Augen. Undurchdrungenes in Geist und Körperwelt wird unser Geist mit seiner freien Denkensfähigkeit ins Innerste durchdringen. Krummes wird gerade sein und Böses gut, und Gott, die unablässliche Bewunderung des armen Sehers, der in seiner Welt der Schmerzen und des Bösen immer mehr als des Vergnügens und des Guten fand. Das Rote Buch, 2. Teil. 1. Der Weg des Lebens. Könnt ich die Menschen alle, reich und arm und hoch und niedrig, auf den rechten Weg des Lebens führen, oh, wie wollt ich dann mich meines Gottes freuen, der es mir in meine Seele legte, Tag und Nacht darauf zu sinnen wo der rechte Weg des Lebens sei. Die Menschen alle gehen, allein wohin? Das weiß von Tausenden nicht einer. Gott, von dir, wie weit verirrt sind deine Menschen. Stärke meinen Geist, dass er nicht unterliege. Götter machen sie aus ihren Klötzen. Leben nehmen sie und haben keins zu geben. Menschen sind Betrüger deiner Menschen. Finster ist's in ihren Seelen. Sollen sie es sein? Diese Frage, diese marterte den Frommen, der in Tulots Höhle saß und forschte, was es doch wohl sei, dass Gott die Menschen nicht erleuchte. War's ihm schwer, in seiner Welt die Menschen alle gleich an Denkensfähigkeit zu machen? Stets in seiner Macht, in ihr ein Örtchen leer von denkenden Geschöpfen hier und dort zu lassen? Wär's nicht besser leer, als so mit diesem Narren, diesem Dummen und diesem Götzendiener ausgefüllt? Mit diesem Priester, der dies gute Lamm, das da so fröhlich auf der Weide springt, mit einem seiner Messer, ach, nun bald für einen seiner Klötze schlachten wird. Ihr Menschen schlachten? Diese Frage tat der Fromme, der in Tulots Höhle saß, mit gramerfülltem Herzen seinem Gott, und seinem Gott gefiel es, in den Geist des Frommen diese sanfte Seligkeit zu senden, diese Stille, die so Not dem Denker ist. Und da begriff er einst an einem hellen Tage seines Gottes, dass wenn alle Geister Tulots wären, Gott in seiner großen Welt ein Einerlei und das von minderer Vollkommenheit als dies Verschiedene seiner großen Welt erschaffen hätte, darum, dacht er, ist's in manchen Seelen finster. Tausende der Blumen schmücken deine Wiesenflur, wie wenn's allein die Rose wäre. Gott, wie herrlich ist's in deinen Stufen. Dort in deinem hohen Biridam vielleicht die höchste, hier, hier die niedrigste. Wohlan, wir klimmen höher, aber nicht zu dir. Du bist zu hoch dem Weisen, der auf deiner Stufe tausendsten vielleicht hier unten steht und eifert und hinauf zu dir sich schwingen will und nicht von seiner Stufe sich erheben, nicht hin über seine Marken sehen kann. Nicht aufwärts und nicht niederwärts, wo er den rechten Weg des Lebens sucht und steht und in sich selber sich verliert. Wohl ihm, wenn er erkennt, was für ein Nichts er ist. Wenn er erkennt, der Weg des Lebens sei, sich seines Schöpfers freuen, der so groß, so wunderbar und unerforschlich ist, auf allen diesen Stufen, wo wir stehen. Zufrieden sein und wissen, dass wir dann zu Gott nur gehen, wenn wir mit jedem Schritt für uns und anderes, mit jeder Tat, mit jeglichem Gedanken, Tag für Tag auf unserem Lebenswege besser und vollkommener werden. Menschen, könnt ich das in eure Seele legen. Oh, wie wollt ich dann mit eurer größern Erdenseligkeit und meines großen herrlichen Berufs und meines wunderbaren Gottes freuen. 2. Der Verwalter. Wenn Gott mit Gütern dich gesegnet hat, mit Gütern, welche Tausende vielleicht ernähren könnten, dann, o Mensch, was ist die erste Pflicht? Zu zählen, ist ja wohl die erste Pflicht. Du hast, was Tausenden genommen ist, fang an zu zählen. Eins, das Eins bist du, die anderen folgen. Du, geh in dich selbst. Was ist besser? Geh und sag es dir, dass keines Menschen Ohr, dass nur dein Herz es hört. Und dann kehr um an Gottes Tageslicht und geh, und gib den Hunderten, die besser sind, und gib den Zehnen einen kleinen Teil von deinen Gütern. Ah, du gehst, du bist ein Gottgeliebter. Diese Zeitlichkeit ist dir ein Augenblick. Und den zu nutzen gehest du geschwind und gibst 500 von deinen Gütern, gibst dann wieder zweien alles. Diese sind von deinen Tausenden die Besten, sind die Ärmsten. O, Taledobar, du bist ein Gottgeliebter. Segne, segne Gott, den ehrlichen, gerechten Mann, der sich in seinen Rechnungen, die er vor dir in deinem Heiligtum, wenn du allein den Reichen richtest und den Armen einst als dein Verwalter abzulegen hast, für 1000 nicht und nicht für 50 zählt. Drei. Der reiche Mann. Ein reicher Mann, der Zula Zarak hieß und heißen soll, besaß als Eigentum 10 Meilen Landes. Alle Welt nannt ihn den reichen Mann. Er hatte, was sein Herz begehren konnte. Seine Burg lag hoch auf einem Felsen und sein hoher Turm, erbaut von einem seiner Väter, stieß an hohe Wolken. Rund um ihn konnte er die Hälfte seines Landes übersehen. So lag er in der Mitte. Jeden Tag bestieg er seinen Turm und sah herab auf seine Sklaven, seine Tiere, sah auf ihren Fleiß. Und wenn er irgendwo nur einen sah, der nicht an seinem Joch das alles tat, was angestrebte Kraft der Knochen kann, dann war er außer sich. In seinem Zorn dann hielt er keine Maß. Mit 50 Peitschenschlägen jedes Mal, zumindest bestraft er ihn. Und selbst, denn Sklavenpeitschen war ihm eine Lust. Welch ein Ungeheuer unter Menschen ist ein solcher reicher Mann. Und doch, o Gott, sind ihrer leider unter Menschen viel. Ich werfe mich in Staub und wage nicht, die Augen aufzuschlagen, denn, o du, du Schöpfer aller Dinge, Gott, o Gott, den schrecklichen Gedanken, den, dass du die Ungeheuer unter Menschen auch erschaffen hättest, den dacht ich, und ach, ich zittre, Gott, vor dir. Denn wer vermag es einzusehen, was es ist, dass du die Ungeheuer unter Menschen auch erschaffen hast? Allein du bist gerecht, das tröstet mich, denn Zula Zarak saß auf einem Polster, hatte Gott vor dir 10 Meilen Landes, hatte Menschen, die für ihren Herrscher ihn erkannten, sollt ihr Vater sein und war es nicht. Gerecht, o Gott, bist du. Denn Zuta Zarak ward an seinen beiden Augen plötzlich blind. Und doch bestieg er seinen Turm und trug mit seiner Blindheit diese Qual hinauf, dass er nicht einen seiner Sklaven sehen und peitschen könnte. Gott, du bist gerecht. In 20 Jahren quoll ihm keine Lust. In seinem Herzen alle flossen ihm mit trägem Fluss. Er lebte, lebte, wenn solch Leben Leben ist, nicht einen Tag an Seel und Leib zufrieden und gesund. Aus seinem großen goldenen Becher trank der blindgewordene Wütrich immer noch Schweißtropfen seiner Sklaven zwar, allein ihm saß in seinem Eingeweide Schmerz. Er sang auf seiner Burg, auf seinem Turm nicht eines dieser Freudenlieder, die bei ihren Quellen seine Sklaven nun in ihrer Unschuld sangen, Schöpfer dir. Auch hat er keinen süßen Schlaf, wie die, die seine Sklaven waren und sich nun durch seine Augen Finsternis erlöst von dem Tyrannen sahen. Du bist gerecht, o Gott, mein Schöpfer, Gott, du bist gerecht. Und deinen Menschen will ich's predigen, dass du es bist. Denn Zuta Zarak stand auf seinem Turm und ward von einem Strahl aus deiner Hand getroffen und herab, herab von seinem hohen Turm gestürzt. Und eine Menge seiner Sklaven sah den Wütrich stürzen, und der Wütrich lag, er lag, gerechter Gott, in seinem Blut. Und seine Sklaven standen um ihn her und klagten seinen Fall und beteten, ach, seine Seele, Gott, gerechter Gott, dass sie von deinem Blitz getroffen und zu einer bessern umgeschmolzen sei. Das beteten die Sklaven. Besser ist, ihr Menschen, hier in unsers Gottes Welt ein Sklave sein, wie diese Sklaven, als mit eines Zuta Zaraks Seele, Herr von tausend Sklaven. Saget, besser ist's, ihr Menschen. Und wenn eure Seele reich an Tugend ist und euer Leib gesund, dann neidet keinen Zuta Zarak, der ein Ungeheuer unter Menschen ist. 4. Die häuslichen Freuden. Ein weiser Mann, Stillheit und Vernunft in seinem niedersehenden Gesicht, bestärkte jeden, der ihn sah, er sei ein weiser Mann. Mit Namen Eberit Abuladot, der seinem Vater noch und seine Mutter hohen Alters noch am Leben hatte, sah sein männlich Bild im Bach Arak da, den die Heiligen der großen Wüsteneien trinken, saß und fand ihm plötzlich Ähnlichkeit mit seinem alten Vater. »Vater, sieh«, rief er, »ich werde stolz, ich gleiche dir.« Und da trat der alte Vater hin zu seinem Sohn, fasst ihn an seine Hand und bückte sich und sah zugleich mit ihm in hellen Bach und sah sein graues Haar und seines Sohnes noch schwarze Locken und, indem sie beide sich besahen, kam auch noch die alte Mutter. Vater, Sohn und Mutter, alle dreie standen nun am hellen Bach und sahen sich drin, und dann war unter ihnen eine Freude, wie die Freuden guter Geister. Vater, Sohn und Mutter weinten, drückten, küßten sich und rühmten ihrer Leben Seligkeit. Der Vater, dass er ein so gutes Weib gefunden hätte, willig ihm die Last des Erdenlebens zu erleichtern, ihm Zufriedenheit ins Herz zu lächeln und ihm seinen Männerernst zu mäßigen. Die Mutter, dass der beste Mann ihr los geworden sei. Der Sohn, dass er so sehr dem Vater ähnlich sehe. Dieses war ihr herzliches Gespräch. Dann aber ging, und Sohn und Mutter sahen hinterher, der Vater in den Augen Fröhlichkeit den Berg hinunter, stand dann, sah sich um und endlich saß er nieder, wie vertieft in die Gedanken des Gesprächs und sah den Sohn und seine Mutter, die vertraut in zärtlicher Umarmung gingen, noch sich unterreden. »Mutter«, sprach der Sohn, »ich kenne meinen teuren Vater. Gott, wenn ich in allen seinen Tugenden ihm ähnlich wäre! Welch ein Herz er hat! Welch einen Geist! Als ihn Bedulamut, der böse Mann, verfolgte, seinen Feind in seinem ganzen Leben sich bewies, mit welcher weisen Unterwürfigkeit in seines Gottes Willen hat er es ertragen! Hat er seines Lebens Feind noch endlich überwunden? Gott, wie schön war diese Tat! Mit seines Lebens Feind sich auszusöhnen, ging er heimlich hin zu seinem letzten Krankenlager, fand ihn blass und sterbend. »Bruder«, sprach sein Feind, »ich kann nicht sterben, deine Hand!« Und da bückte sich mein teurer Vater, nahm die Hand des Sterbenden und drückte sie, wie seines besten Freundes Hand, und sprach den Segen Gottes über ihn. Und ach, in diesem stillen, ernsten Augenblick, in dem der Sterbende, getröstet nun, in seine bessere Welt hinüberging. Ich kann's euch nicht beschreiben, Mutter, wie das Auge meines teuren Vaters da so heiter war. Er sah mich an, ich stand nicht weit von ihm. Es war ein Sonnenblick in meine Seele. Gott, wie lieb ich ihn! Die Mutter aber floss in Tränen. Sohn, sprach sie, in deinem Gott, wie lieb ich ihn, erkenn ich meinen Eberit, und gab ihm einen Kuss, so mütterlich, wie sie noch keinen ihm gegeben hatte. »Nu, was ist's?« rief da von seinem Rasensitz der alte Vater und stand auf und ging der Mutter und dem Sohn entgegen, ging mit munterem Schritt und fragte, was es sei. Und als die Mutter gern es sagte, da gab der Vater seinem guten Sohn auch einen Kuss. Welch eine Seligkeit, ein Vater sein wie dieser Vater und ein Sohn wie dieser Sohn und so geliebt von seiner Mutter. Welche Seligkeit auch auf der Erde, wenn die Menschen sich einander lieben, wenn die Eltern und die Kinder sich einander lieben. Ach, wie schön in meines Gottes Welt. Mein Vater, meine Mutter sind darin. Und du, mein Bruder, du, mein Eberit Abuladot. Ich flieg in seinen Arm, er ist mein Bruder. Gott, wie lieb ich ihn. 5. Die Quelle. Ich trank mit meinem treuen Eberit Abuladot aus einer Quelle. Ha, wie wurde da mein Durst gelöscht? Er gab aus seiner Schale mir zu trinken, ich aus meiner ihm. Dann aber saßen wir und sprachen miteinander Zärtliches in unsere Herzen. Etwas hab ich mir, sprach er, in meinem Leben oft und oft von Gott erbeten, eine Tochter, Gott, hat mir sie nicht gegeben. Lange Zeit war ich betrübt und ging allein und ließ es mir nicht merken. Denn mein Vater nahm an allem meinen Leiden allzu herzlich teil. An einem Abend aber ging ich her zu dieser Quelle, löschte meinen Durst und horchte dann in ihr Gesprudel. Und da war's, als hört ich Worte. Deutlicher vernahm ich sie. Sie sagten, gräme dich deswegen nicht. Gewiss, ein guter Geist gebrauchte das Gesprudel, meinen Geist zu Gott zurückzuführen. Denn von Gott mit allzu heißen Wünschen Glück erflehen, das Unglück würde, dieses ist, von Gott und seinen Willen sich entfernen. Dort scholl es in meinen Ohren, gräme dich deswegen nicht. Und immer, immerhin, wenn ich an dieser Quelle schöpfe, schallt's in meinen Ohren lauter, gräme dich deswegen nicht. Ich habe sie Birgit, die Trösterin, genannt. Still, sagt ich, und lenkte nach der Trösterin mein Ohr und hörte leise murmeln, gräme dich deswegen nicht. Und meinem Eberit Abuladot, die gleiche Lust bei dem, was schön und gut ist, immerhin zu sein, vereinigt uns. Und meinem Eberit berührt ich seine Wangen, sagend, o, welch eine süße Schwärmerei. Birgit, die Trösterin, die Trösterin. Sie spricht auch mir mit ihrem Leisen, gräme dich deswegen nicht ins Herz. Allein, allein, was für ein guter Geist, die Trösterin, das Sprechen lehrt. Ob Arad, Aradat, der Treugebliebene, der in seinem Kampf mit einem allzu bösen Tochtermann sein Leben ließ, ob Epabedulamot Ebilazut, der Jüngere, der er sah, wie Musa Milis, seine Tochter, sich von Banada, dem Felsen, stürzte. Nein, darüber wollen wir nicht streiten, denn uns ist genug, es ist ein guter Geist, und besser, besser nicht, als wie mein Eberit Abuladot. 6. Die Beerdigung. Am Bach Arakda wandelte mein Fuß, und offen war mein aufmerksames Ohr, zu horchen meinem treuen Eberit Abuladot, mein Auge hell, zu sehen den Vater und die Mutter und den Sohn, die zärtlichsten der Wüste Bilanis, die sich mit dieser Liebe liebten, die der allgemeine Vater allen uns in unsere Menschenbrust gegeben hat. Und da hört ich sie singen, trat dem Liede näher, Menschen, welch ein Lied! Aus einem Munde tönte lautes Lob des Ewigen, der diese Zärtlichkeit in ihre Herzen legte, welch ein Lied! Könnt ich es singen? O du großer Gott, du gnädiger, du guter, stelltest uns den Vater und die Mutter und den Sohn auf einen Punkt der Erde, guter du, und gabst uns Seelen, fähig, deine Welt in ihre Schöne zu betrachten und in ihrer Ordnung und Vollkommenheit dich zu erkennen. Lobgesang wird dir dafür gesungen, gabst uns Zärtlichkeit in unsere Seelen, dass wir väterlich und mütterlich und kindlich immer uns einander liebten. Lobgesang wird dir dafür gesungen. Guter! Dieses war der rohe Teil des Liedes, der Gesang, die Herzlichkeit, die Seeleneinigung, der gleiche Gottgelassene, dieses war der feinere. Der ganze Himmel still und lauschend hörte das vereinte Lied, und ich, erschüttert in dem Innersten, sank auf die Erde, seufzte, betete zu meinem Gott, und Gott erhörte mich. Und Vater, Sohn und Mutter lebten noch, ihr Freudenleben 25 Jahr, und Geister Gottes schwebten überall, wo sie beisammen waren. Endlich starb der Vater, dann die Mutter, dann der Sohn in dreien Augenblicken, und die Schar der Geister Gottes überschattete die drei verwandten Seelen, bis ein Strahl des Alles Mächtigen herniederfuhr, der sie mit Licht begnadigte, dass sie mir leuchteten in meiner dunklen Nacht, als wie das Licht der Sonne. Plötzlicher als wie der Strahl des Allesmächtigen herniederfuhr, flog die gesamte Schar der Geister Gottes Himmel an und trug die drei verwandten Seelen sichtbarlich in das Gestirn, das Eber Zilima, den Weisen, heißt. Und ich bestattete die mir gebliebenen Gebeine hin an einen Ort, der mir und mir allein in diesem Erdenleben heilig ist. Ein weiser König aber, der sein Volk wie dieser Vater seine Kinder liebt, kommt einst von einem guten Genius geleitet her an den verschwiegenen Ort und baut ihnen einen Tempel dann, wenn ihm, wo dürres, totes, ödes ist, den frommen Gottes eine Zuflucht gibt. Ein lebenträchtiges Gefilde lacht. Sieben. Die Schnur. Wenn du mit deinem Nebenmenschen dich vergleichen willst, wie sollst du's machen? Wie? Du sollst mit langer, angestrengter Schnur in deiner Hand, du sollst in deinem Augenpaar mit angestrengtem, starren Forscheblick nicht stehen. Seinen gut genährten Bauch noch seinen Umfang auszumessen, sollst in seinem schönen langen Titul nicht die klingenden Vokalen zählen, nicht die Konsonanten, sollst auf seinen Gang ein Auge werfen, ob er munterer als deiner ist, auf seinen Geist, ob er geschwinder als der deine Wahres sieht, auf seine Taten, ob sie nützlicher den Menschen sind. Und wenn dein Auge dir Bericht vielleicht erstattet, dass bei der Vergleichung du verloren habest, dann, so rat ich, schweig es. Aber dinge dir den allerbesten Läufer, der auf Sand, auf Felsen, Steinen, Kiesel oder Moos dich gehen lehre. Nimm den Weisesten von allen Weisen deines Landes, der zugleich der beste Mann der Männer ist, und lass von diesem Weisen deinen Geist erheitern, bis er Weiß für Weißes, Schwarz für Schwarzes schneller sieht. Gehe hin und lerne besser pflügen, besser auch in den gepflügten Boden Samen streuen und besser ernten. Wenn du meinem Rat gefolget bist, dann, lieber, sage mir, ob du mit deinem Nebenmenschen dich noch gern vergleichest, oder ob du wohl in schweigender Betrachtung deiner selbst dein kleines Etwas sahst, entschlossen einst in unsichtbaren Augen um dich her ein Besseres zu werden und zu sein. 8. Die Landschaft. Ich stehe auf dem Gebirge Nidalis und sehe in lachende Gefilde. Gott, wie schön ist deine Welt! Hier aber ist ein Teil von ihr durch Menschenhände schön. Hier hat der Pflug geschnitten, hier der Sech gegraben, dort das Rebenmesser viel der wilden Ranken weggenommen. Hier sind Wiesen, dort sind Gärten. Wie so schön ist diese Landschaft. Über einem Wald auf Herden, Hügel, Bäche, weiterhin ein unabselig Weizenfeld und dann ein Kranz von bläulichem Gebüsch, in dem das Auge willig sich verliert. Der Mensch hat diesen Teil verschönert, hat gepflügt, gegraben, hat die Bäche künstlich so geleitet, dass sie Wiesen wässern und dem Auge wohlgefallen. O, ihr tut, ihr Menschen, tut den Willen Gottes, wenn mit eures Geists und eurer Hände Kraft aus unfruchtbaren Gegenden durch euch Gefilde werden. Geister Gottes sehen auf eure Tat und freuen sich. Da Gott die Erde schuf, zum Herrn der Erde, dich, du Mensch. Da ließ er vieles Ödes, ließ viel rohen Stoff an seiner Erde, dich daran zu prüfen. Deines Geistes Kraft soll tätig sein, soll wirken, deinen Leib sollst du dem Geist dir unterwürfig, dir gehorsam machen. Hat dein Geist erdacht, mit welchem Nutzen jene Felsenwand hinweggebrochen und ein leichterer Weg zu guten Menschen, deinen Brüdern, dir eröffnet werde? Dann so soll dein Leib mit seiner Kraft die Felsen spalten, soll den leichteren Weg erschaffen. Soll den Weg, der nun mit leichterem Tritt von deinem Ross zu wandeln ist, mit Bäumen zieren, die dem Wege Schönheit und dem Wanderer Schatten geben, den er sucht. Er soll sich seiner Stärke freuen, Schöpfer sein des Guten und auch des Schönen. Das, o Mensch, ist Gott gefallen, ist Verdienst um seine Welt und deine Brüder. Du, der du mit deines Geistes und vielleicht mit deines Leibeskräfte nichts getan in deinem Prüfungsleben hast, o du, tritt her zu mir auf diese Höhe und sieh in diese lachende Gefilde, sieh, was deine Väter taten. Diese Flur, die du so schön vor deinen Augen siehst, war eine Gegend ohne Leben, war den Menschen tot. Von deinen Vätern ward sie aufgeweckt in dieses Leben. Geh und brauche deine Seele, deinen Leib, wie deine Väter sie gebrauchten, und wozu sie dein und deiner Väter Gott, der erste Schöpfer, sie geschaffen hat. 9. Der Freund. Wenn unter deinen Brüdern einer ist, der mit der Güte seines Herzens dir ins Auge leuchtet und mit seinem Geist den deinigen befriedigt und erquickt, wohl dir, o Mensch, dann hast du einen Mann, dem du dein Leben anvertrauen kannst. Er stimmt zu deinem Zweck, er geht die Bahn deines Erdenlebens, ah, so gern, an deiner Hand, und wäre sie voll Kieselspitzen oder Dornen, bis, wo sie mit schmalem Ende sich verliert. Dann steht er einsam, traurig, steht und fragt, wo du geblieben bist, und sieht sich um und findet keinen Mann wie dich, und schleppt in seine Hütte langsam seinen Leib, wirft ihn auf sein gewohntes Lager, wacht und betet, betet, dass sein Gott doch bald auch ihn, der nun allein im Trüben geht, ans Ende seiner Bahn geleite, schläft und sieht in einem herrlichen Gesicht auf einem seligen Gestirn den Mann, der seinem Leben alles, alles war, nur nicht sein Gott. Weil du so leicht mit ihm zu allem, allem Guten feuerrot geworden bist, weil du so gern mit ihm in allen Tugenden wetteifertest und alles, alles Schöne gern zugleich mit deinem Mann beschautest, ha, so wirst auch du des hohen, seligen Gestirns Bewohner sein. Es heißt Abatama, das Vaterland der Männer. Und auf ihm wirst du mit deinem Freunde 1000 Jahr den Gott begreifen lernen, welcher dich zum Freund erschuf und dann, o dann, du bist getreu geblieben, dann wird dich dein Gott verherrlichen. Hinauf ins Vaterland der treu gebliebenen guten Seelen, das von 1000 unserer Sonnen Tag für Tag erleuchtet wird, und Ebazi Lima den Weisen heißt. In dieses wird er dich mit einem Fittich seiner Winde wehen und dein und deines Freundes Vater dort in seinem 10. Himmel ewig sein. 10. Die Flucht. Was für Gedanken wälzest, böser du in deinem Herzen, finstre Böse, du, dem diese deines Gottes Sonne nicht die Stirn erheitert. Dieses Blumenbeet mit allen seinen Blumen dir nicht lacht. Du bist von Gott gesegnet, hast genug des Irdischen, des Glücks der Erde, hast der Rinder und der Wollenherden viel, hast keinen Kummer, keinen Gram und stehst mit diesem weg von uns gekehrtem Blick, mit diesem Finstern, welcher uns verrät. Du habest unsere Frühlingsfreude nicht in deinem Herzen, hier vor deinem Gott. Vor deinem Gott mit diesem Blick. Es ist, als wie der Blick des Gottverlassenen, der auf Menschenhülfe lange sich verließ und Menschenhülfe suchend lange ging und keine fand. Er ist, als wie der Blick des armen, Ungetrösteten, der sich das Ende seiner Tage wünscht. Er sieht ein offenes Grab, betrachtet es und seufzt. Wer ist für mich? O Böser, solch ein Blick vor deinem Gott ist dieser, welcher uns in Schrecken setzt. Er drohet Feindliches den Fröhlichen, die einen guten Gott in diesen deinen Blumen sehen. Er macht, dass alle deine Fröhlichen entfliehen, und ehe wollen sie zu dir nicht wiederkommen. Böser, bis auch du den guten Gott, der dich gesegnet hat, in diesen deinen schönen Blumen siehst. 11. Der Abgesandte. Du stehst mit starkem Arm und starkem Bein und frecher Stirn so müßig hier im Tal, wo deine Brüder alle fleißig sind. Von wannen bist du, wenn dein Vaterland dies ist, auf welchem du mit starkem Bein da stehst, so schäme dich. Der Fleißige muß seinen Schweiß für dich vergießen, muß für einen schönen und gesunden Mann, der Mark in Knochen hat, die Erde bauen, muß deinen leeren Magen füllen. Ha, welch eine Schande, Schande dulden wir auf unserem väterlichen Boden nicht. Deswegen hier eine Sparte komm und grabe. Weigerst du, so bitten wir, du wollest uns nicht stören, wollest nur vor unseren Augen hier in unserem Tal nicht gehen und nicht stehen und auch dort auf unserem grasbewachsenen Silamis nicht etwa liegen. Schande dulden wir auf unserem väterlichen Boden nicht. 12. An Amalt. Ach, welche Klagen, welche Seufzer lässt Amalt, der Unzufriedene, der sich in dieser dunklen Felsenhöhle hier vor meinem Bruderblick verborgen hält, dem Lauscher hören. Ach, Amalt, Amalt, heraus aus diesem Kerker an das Licht, das Gott, der Weltbeherrscher, der Monarch, durch seine große Sonne Tag für Tag auf Menschen, Felder und Gefilde schön dir scheinen lässt. Und du, du murrest ihm? Du, mein Amalt, in seiner Monarchie Rebelle, Bester, Liebster, murr ihm nicht. Du hast des Guten einen großen Teil und willst des Guten mehr von deinem Gott. Verstand hast du, Zimaliput hat Gold. Bist du versäumt, verlassen? Hat denn wohl der Geber alles Guten etwa nicht das Bessere dir gegeben? Murr ihm nicht. Sieh seine Sonne scheinen. Glücklicher bist du, wohl nimmer hört Zimaliput sie seine Sonne scheinen. Denn er sieht mit Augen des Verstandes nichts. Er sieht die große Sonne wie die Scheibe, die der große Zweck von seinem Bogen ist. Wenn aber du sie siehst in Ost und West und über dir, dann, du Geliebter, macht dein großer, alles forschender Verstand dein Glück. Die Sonne deines Gottes, die gibt dir zu denken. Dem Zimaliput gibt sie nur Wärme. Murr ihm nicht, Amalt, dem Geber alles Guten, denn er hat das Bessere dir gegeben, dir, Amalt. Und darum, unser Bruder, bitten wir, wir alle, Geister Gottes, bitten dich, dich unserem Bruder, murr ihm nicht. XIII. An Tabarit. Hat deine Seele in deines Gottes Welt sich rein erhalten, liebster Tabarit, dann wird in deinen Saal, auf deine Flur, in deinen Garten und in deinen Wald die Freude willig dich begleiten, wird in deinem Herzen wohnen und darin kein Gast. Sie wird als wie zu Hause sein. Wenn ihre Mitgeschöpfe keines je mit einem Wink von ihr beleidigt ward, wenn die Natur für ihren bösen Feind sie anzusehen von ihrem Schöpfer nie Befehl erhielt, dann, lieber Tabarit, ist deine Seele rein. O möchtest du in deines Gottes Augen immer doch sie rein behalten, denn ich liebe dich, und meine Lieben mag ich immer gern begleitet von der Freude sehen und gern der Dritte sein. Gott, unser Schöpfer, hat zur Freude dich und mich erschaffen. Ha, wir wollen diesen seinen großen Zweck ihm nicht verderben, wollen immer gut und immer fröhlich unserem Schöpfer sein und immer besser, immer fröhlicher mit jedem Tage werden. Jeder Tag ist eine lange Periode. Dir und mir sind unsere Tage zugezählt. Wohlan, wir waren gut und wollen fröhlich sein. 14. Die Tugend. Die Ohren und die Herzen will ich her, ihr Menschen. Euer Gott hat mich gelehrt, was Tugend ist. Ein Feuerfunke fiel von seinem Himmel, als mein Auge starr aufsah, den Gott der Tugend auszuspähen. Und nun, was Tugend ist, das lehre ich euch. Euch, meine lieben Menschen, Tugend ist, dem Nackenden von zweien Linnen eins um seine Blöße selbst ihm schmiegen. Und von zweien Broten eins dem Hungrigen darreichen und aus seinem Quell dem Mann, der frisches Wasser bittet, einen Trunk selbst schöpfen, flöss er noch so tief im Tal. Ihr, meine lieben Menschen, Tugend ist, dem Hülfedürftigen zuvor mit Gold und Weisheit kommen, seine Seele sehen und seinen Kummer messen und sich freuen, dass etwa Gold und etwa Weisheit ihn der Freude wiederbringen und ihn nicht, wer seines Kummers Überwinder war, erfahren lassen. Menschen, Tugend ist. Und wenn die Bösen alle gegen euch in ihrer Bosheit wüteten und sich verschworen hätten alle gegen euch, von Menschenliebe nicht zu Menschenhass hinübergehen, immer gut den Bösen sein, dem undankbaren Mann Exempel werden edler Dankbarkeit und seines Herzens Änderung von Gott, von welchem er, der Arme, ach, so weit auf glattem Wege schon verirret war, in einem brünstigen Gebet erflehen. Ihr, meine lieben Menschen, Tugend ist, wenn ihr in eure Herzen seht und forscht, ist Gutes wenig oder viel darin? Und wenn nur wenig, wenn ihr euren Geist zu Gott erhebt, solange bis er euch in eure Herzen lauter Gutes schenkt. Ihr, meine lieben Menschen, Tugend ist, wenn ihr die Herzen eurer Brüder gern von allem Bösen ab zu Gutem lenkt und wenn sie noch bei vielem Bösen sind, sie doch nicht hasst und unermüdet sie von allem Bösen ab zu Gutem lenkt. Ihr, meine lieben Menschen, Tugend ist, dem Gott erschaffenen Erhalter sein, Lebendigen das Leben fristen, rohen Stoff umwenden, so daß er durch euren Fleiß einst Leben zu dem Leben bringen muß. Ihr, meine lieben Menschen, Tugend ist, die Summe dieses Guten, welches Gott in seine Welt gelegt, an seinem Teil vermehren, wenn und wo und wie sie nur vermehret werden kann. Vermehrest du die Summe dieses Guten, dann, oh, dann sei König oder Bettler, du gefällst den Geistern deines Gottes, die um dich und deinem Tun, wenn einsam du dich dünkst, unsichtbar schweben. Du gefällst dem Schöpfer alles Guten, deinem Gott. Ha, dem Gefallen willst du nicht. Du willst des Guten Summe nicht vermehren? Willst des Bösen, welches Gott in seiner Welt zum Guten lenkt, Vermehrer sein? Sei es, die Geister Gottes wenden ihren Blick hinweg von dir. Gott nicht. Allein, o weh, du wagst es künftig nicht, zu deinem Gott die Augen aufzuschlagen. Denn du wirst des Bösen, welches Gott in seiner Welt zum Guten lenkt, dich schämen, wirst bereuen, dass du dem Schöpfer alles Guten nicht gefallen wolltest, nicht mit diesem Geist und diesem Witz in deiner Seele, nicht mit diesen Kräften deines Leibes, die zur Tätigkeit und nicht zur Ruhe dir dein Schöpfer gab. Erwache, Schläfriger, aus deinem Schlaf und spare diese Scham und diese Reue deinem Wesen dort, wo alle Himmel deine Zeugen sind. Und da dein Weg zu Ende geht und ach, nun leider deines Geistes Federkraft für uns verdorben ist, so heilige mit guten Werken lieber als mit Witz noch diesen Augenblick der Ewigkeit. 15. Die Totenköpfe. Da sitz ich und betrachte, kopfgestützt, hier diese beiden Totenköpfe, den des weisen Beriboldes, dessen Lob mit Dillats oder Adlers Fittichen, weil seine Weisheit Lebensweisheit war, von Mann zu Mann die ganze Menschenwelt durchflogen ist. Und den Abariputs, des kleinen, dummen Meliposias aus Zippali, der einen kleinen Geist in einem großen Kopf beherbergte, Lärm von seiner Tugend machte, geizig sich in seine gute Mast verschloss und nicht die kleinste Weisheit eines andern Kopfs ertragen konnte. Totenköpfe! Ha. Was ist der Mensch, wenn er nichts ist als Fleisch und Knoche? Dulabat, der Held, der immer mehr durch seines Kopfes Gewalt als durch die Macht der Waffen seines Heers die Feinde seines Vaterlands schlug. Hesutabal, der Sänger, der den Held in tödliche Gefahr begleitete, selbst das Verdienst des ewigen Gesangs, den er in seinem Kopfe trug, zu sehen. Und Hibaroth, der Goldarbeiter, der die Taten Dulabats, des Helden und des Weisen, allen Enkelaugen schön mit seiner starken Hand geleitet nur durch seinen Kopf zu Hita Barabel in Marmor grub. O diese, dächt ich, sind ein etwas mehr als Fleisch und Knoche, sind Bestätiger der Offenbarungen des weisen Beriboldes, dem ein Geist aus einem zehnten Himmel Biderfuhls, des obersten Gebieters allen Stoffs, aus welchem Leben Quillen einst erschien und ihn die Lehre lehrte, dass der Mensch ein etwas mehr als Fleisch und Knoche sei, dass Biderfuhl in jeden Menschenkopf aus göttlichem Vermögen einen Keim zu Wachstum in die Himmelswissenschaft geleget habe, dass des Menschen Leib vom zehnten Stoff, des Menschen Seele von dem zweiten im geheimen Magazin des hohen Biederfuhls gefertigt und aller Himmel Unvergänglichkeit darüber gnädig ausgesprochen sei. Dass aber ungeholfen jeder Keim zu allen Himmelswissenschaften sich erheben müsse, der durch seine Kunst der Menschen Herzen zu gewinnen, der durch sein Geschick bescheidenes Verdienst ins Licht zu stellen, dieser durch Verstand, durch ungemeine Weisheit jener und durch Tugend alle. Denn ist Dulabat nicht ungeholfen Held geworden? Ist Hesutabal in seiner hohen Kunst von einem Meister unterwiesen? Hat von einem Marmorgräber Hibarot die Schönheit seiner Schöpfungen gelernt? Ihr Totenköpfe, wenn an euch nicht wohl zu sehen ist und wahrzunehmen, ob in diesem oder jenem Tätiger einmal ein Keim des großen Biederfuhls zu hoher Wissenschaft emporarbeitete, so siehe doch an euch der Weise das Behältnis seines Keims und dankt in Demut seines Herzens still dem hocherhabenen Biederfuhl, dass er, ein kleiner dummer Meliposi aus Zipperli, nicht auch geworden ist und strebt in seinem zehnten Himmel einst ein Dulabat, ein Hibarot, vielleicht in seinem kleinsten, untersten auch nur ein singender Hesutabal zu sein. 16. Das Kind. O, welche Freude! Welche Freude kann das Menschenherz empfinden, wenn es noch unschuldig ist? Ein Kind, das hingesetzt an einem schönen Frühlingsmorgen ist, vor einem schönen Blumenkorb, und das zum ersten Mal da sich sieht und nun mit seiner zarten Kindeshand in Blumen wühlt, wie lächelt's, wie so froh nimmt's eine Blume nach der andern, wie so höchst vergnügt betrachtet's die und die. Und wenn es dann die Rose nimmt, wie stutzt's. Und wenn die schöne Blume süßen Duft in seine kleine Nase duftet und das Kindchen niest und seine Mutter dann ihr Gott helf ruft. Oh, welche Lust empfindet dann das Kind, empfindet dann die zärtlichste der Mütter, die das Kind auf ihren sanften Mutterschoß sich holt und herzt und küsst. Von solcher Unschuld sei des Jünglings und des Greisen Herz, das hier am hellen Bach, am blauen Hügel dort, im Meer der Freuden, das der Vater Gott für seine Menschen ausgegossen hat, schon schöpfen will. O, welche Wonne dann in seinem hohen Sterngewölbe, nachts, wenn alles still ist, diesen Vater sehen, der unser aller Vater ist. Gestärkt von solcher Wonne fühl ich meinen Geist um eine Spanne größer, dünke mich ein hohes Wesen, das gewürdigt ward in seiner Freuden höchstem Taumel, itzt mit einem Blick voll Seele hinzusehen in diesen Abgrund seiner Herrlichkeit.